Brieffwechsel mit Kana, Teil 4, Jena, den 15. Oktober 1792. Ich habe dir heut vor 8 Tagen mit Messgelegenheit geschrieben. Hoffentlich hast du nun den Brief. Nähere Nachrichten von der unglücklichen zerbster Mausgeburt sehe ich mit rechter Ungeduld entgegen. Unterdessen habe ich zur Realisierung deiner schriftstellerischen Spekulationen noch allerlei ausgesonnen. Ohne Zweifel kennst du Mirabeaus Schrift sur l'éducation. Wenn du sie kennst, so hältst du sie gewiss einer Übersetzung wert. Es war mir schon eine große Empfehlung für den Autor und das Buch, das er gleichsam noch im Tumult des Gebarens der französischen Konstitution schon darauf bedacht war, ihr den Keim der ewigen Dauer durch eine zweckmäßige Einrichtung der Erziehung zu geben. Schon der Gedanke verrät einen soliden Geist und die Ausführung seiner Idee macht, soweit ich in dem Buche gelesen habe, seinem philosophischen Kopf Ehre. Wie wär's, wenn du dich an die Übersetzung dieses Buchs machtest, aber du müsstest damit eilen, mit der Ankündigung wenigstens, dass kein anderer dir zuvorkommt. Probiere es mit Lagarde oder Viehweg dem Älteren oder Crusius in Leipzig. Einer von diesen dreien nimmt es gewiss, und wenn du willst, so will auch ich an den schreiben, den du auswählst. Ich brauche dich bloß als Verfasser des Aufsatzes über Oxenstierna und als Mitarbeiter an Julius und Raphael zu nennen. Auch Felssäger in Nürnberg kann ich dir verschaffen. Schreibe mir aber gleich mit der nächsten Post, wie du entschlossen bist. Vor allen aber, ehe wir die Hauptsache vergessen, sieh in den 2 oder 3 letzten Messkatalogen nach, ob das Buch noch nicht übersetzt ist, woran ich jedoch sehr zweifle. Meine zweite Idee ist das große Journal, wovon wir schon in Dresden Langes und Breites gesprochen haben. Wenn das zustande kommt, so bist du und ich gedeckt. Ich setze diese Woche den Plan auf und lege ihn Göschen vor. Will er sich nicht darauf einlassen, so wende ich mich an einen andern. Es muss ein Versuch gemacht werden, die Unternehmung ist so anlockend und verspricht den besten Erfolg. Käme dieses Journal zustande, so wären wir beide in unserem Element. Wir dürften uns nicht mit Schreiben übereilen und hätten doch beide eine sehr beträchtliche Einnahme zu erwarten. 12 bis 15 Bogen, vollkommen ausgearbeitet, sind für das ganze Jahr nicht viel und würden alsdann doch mit 500 Talern bezahlt werden. Göschen hat die sonderbare Idee, die Geschichte der Reformation, die der nächste Kalender enthalten soll, von Pestalozzi schreiben zu lassen. Da ich sie nicht schreiben muss, so könnte mir das einerlei sein, aber er möchte noch gern meinen Namen vor dem Kalender haben und bittet mich, seinen Mann in einer Vorrede förmlich einzuführen. Ich fürchte aber, Pestalozzis Gesichtspunkt ist dem meinigen schnurgerade entgegengesetzt, und unter dieser Voraussetzung werde ich ihm diesen Dienst nicht leisten können. Sonst täte ich es nicht ungern, wenn die Arbeit Gut würde, denn bezahlen müßte mir Göschen auf jeden Fall diese Gefälligkeit. Ich habe ihm indessen nicht nur von Pestalozzi, sondern vom ganzen Kalender abgeraten. Diese Form ist jetzt schon veraltet. Zu viele Nebenbuhler teilen sich mit ihm in diesen Bissen Brot, und der Geschmack des Publikums ist veränderlich. Wenn Göschen anstatt seiner Kalender militärische Journale, Andachtsbüchlein und so weiter nichts als Wielands Schriften und unseren Merkur von Deutschland übernähme, so könnte er in 5 Jahren der respektabelste Buchhändler und ein reicher Mann werden. In dem neuen Göttinger Musenalmanach hat Bürger seine Galle an mir und an der Literaturzeitung recht ausgelassen. Die Plattitüden dieses Menschen, seine Anmaßungen und seine völlige Unbekanntschaft mit dem, was ihm in meiner Rezension gesagt worden ist, wird dich in Verwunderung setzen. Freund Botterweg, der Verfasser des Donamar, hat sich über Hubern hergemacht und ihm in eben diesem Almanach derbe und gleich platte Sottisen gesagt. Lass dir den Almanach doch geben. Das Ridikül, das darin über Haar geworfen ist, von so schlechter Hand es auch kommt, kommt jetzt bei D nicht ganz ungelegen und kann doch etwas Gutes stiften, besonders da die Forstern darein gemengt zu sein scheint. Ich wollte Poesie treiben, aber die nahe Ankunft der Kollegienzeit zwingt mich, Ästhetik vorzunehmen. Jetzt stecke ich bis an die Ohren in Kants Urteilskraft. Ich werde nicht ruhen, bis ich diese Materie durchdrungen habe und sie unter meinen Händen etwas geworden ist. Auch ist es nötig, dass ich auf alle Fälle ein Kollegium ganz durchdenke und erschöpfe, damit ich in diesem Sattel völlig gerecht bin und auch um mit Leichtigkeit, ohne Kraft und Zeitaufwand etwas Lesbares für die Thalia zu jeder Zeit schreiben zu können. Bald werde ich dich mit meinen Untersuchungen und Entdeckungen zu unterhalten den Anfang machen und die verabredete Korrespondenz einleiten. Herzliche Grüße an M. und D. An D. habe ich geschrieben und die Bücher mitgeschickt, die ihr jetzt haben werdet. Dein S.